Kitsch, mein Kuss. Ich würde für dich Dinge tun, die Gott mir übel nehmen wird. Ewiges Höllenfeuer für meine Seele durch Hagel und Gewitter gehen. Meine Flügel würden brechen, mir wär's egal, wie ein Leben lang durch Gitter sehen. Ich würd den Teufel gewähren lassen, nur um dich bei mir zu haben. Ich würd verraten und lügen wird seiner wagen. Würd ich Schwefel regnen lassen, ich hätte keine Zweifel, um dich einmal lächeln zu sehen, würd ich mein Leben lassen. Ich würde jeden hassen, jeden wie Menschen ohne Ziele. Mein Herz schlägt nur für dich, grenzenlose Liebe. Du bist das Blut in meinen Adern, in meinem Kopf ist Krieg. Ich würd die Shenan-Shenan-Neschki erwarten und ob ich schieß. Ich würd die besten meiner Jahre in die Hölle schicken, nur um dich spüren zu dürfen, fluchend in die Höhe blicken. Mir wär nichts heilig, geht's um dich, bleib ich, glaub mir, schick ne Armee, ich bleib stehen für dich, bei dich. Ich bin kein Freund der Sonne, spür die Wut in meinem Bauch. Ich reiß mir den Arsch auf, bin heiß, spucke Bars raus, bis ich sterb, mein Körper unter der Erde liegt. Ich bin sicher, dass mich keiner von euch, wenn ich sterbe, liebt. Ich war der kleine Junge, der auf andere losging. Schlägereien haben mich gepusht wie Sport oder Doping. Doch ich blieb am Ball, dann kam der tiefe Fall. Ich mein Unfall, mein Körper wär jetzt tot und kalt. Hätte Gott mich nicht aus dem Wagen gezogen, ungelogen, ich wär jetzt unterm Boden. Idioten hört die Strophen und denkt, Sucuk ist ein Lügner, weg mit dem. Doch ich schwör auf mein Leben, ich hab Licht gesehen. Am Ende sind wir alle gleich, schwarz und weiß, arm und reich, alle gleich, scheiß tot. Ich garantiere, dass das sicher ist, so sicher wie dass dein Vater deine Mutter fickt.